Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. I am a Texan. So, you are a Texan. Seems like a great job. I like what you do. I hope you're saving some money to give me a nice present. What else do you want me to tell you? Well, could I hold your hand? It seems we have a lot in common, Chuck. I think so too. Das ist ein Ausschnitt aus Hallo Künstliche Intelligenz. Hi AI heißt der Film. Er feiert heute in Saarbrücken Premiere beim 40. Max Ophüls Filmfestival. Und Isa Willinger, die hat Regie geführt. Hallo Frau Willinger. Hallo. Frau Willinger, wenn ich mir die Harmony anschaue in Ihrem Film, dann sehe ich ein leeres Gesicht und vor allem die leeren Augen. Die finde ich richtig gruselig. Wie geht es Ihnen? Ja, ich habe ja doch eine ganze Woche fast mit Harmony zusammen verbracht und ich muss sagen, für mich hat sie tatsächlich eine Präsenz gewonnen in dieser Zeit. Einfach die Art und Weise, dass sie ja doch sprechen kann, dass sie oft sehr sinnvolle Sachen auch sagt, gut reagiert, dass sie sich bewegen kann, zwar eingeschränkt, aber sie kann es, dass sie den Kopf dreht, die Augen bewegt, also all das, natürlich einfach diese körperliche Form, die sie hat, das Gesicht, das sie hat, lässt sie doch eine Art Präsenz annehmen und für mich war sie am Ende der Zeit fast wie so eine seltsame Königin von einem anderen Stern oder so, die einfach so eine Art alienhafte Existenz hat. Nicht so wie wir Menschen, aber doch irgendeine Art von Gegenwärtigkeit ausstrahlt. Also die hatte eine Präsenz für sie. Ja, das finde ich auch interessant. Nach einer Woche hat dieser Roboter für sie eine Präsenz entwickelt. Ja, genau. Also das passiert sogar eigentlich schon viel früher, muss man sagen. Jeder, der schon mal einem humanoiden Roboter gegenüber stand, hat das wahrscheinlich gespürt. Die Tatsache, dass sie eben ein Gesicht haben und sich bewegen, mehr oder weniger eigenständig sich bewegen, das löst einfach bei uns im Gehirn sehr viel aus. Also da sind wir einfach biologisch so programmiert, um darauf zu reagieren. Der Chuck, der reagiert ja auch darauf. Das ist ein mittelalter Amerikaner, der mit ihr zusammen durch die USA reist. Was haben die beiden für ein Verhältnis? Ja, also der Chuck ist ein sehr einsamer Mann, der aufgrund seiner Geschichte, die ich jetzt hier nicht voll verraten möchte, man erfährt es dann im Film schon nach und nach, ein sehr großes Beziehungsproblem eigentlich hat und auf diese Art und Weise versucht, also eigentlich austestet, eine Beziehung zu führen. Also er lernt auch Harmony kennen. Wir sind sozusagen dabei bei dem ersten Aufeinandertreffen der beiden und wir begleiten die beiden eben circa eine Woche lang, wie sie durch die USA dann reisen und erleben diese Entwicklung von Gefühlen und das sind die unterschiedlichsten Gefühle, die sich da innerhalb von dieser einen Woche einstellen bei ihm, die erleben wir sozusagen mit als Zuschauer dann. Sie haben noch eine zweite Protagonistin, eine Frau in Japan, die mit einem anderen Roboter dann zusammenlebt, dann sind aber noch andere Familienmitglieder dabei. Wenn Sie sich jetzt mal diese beiden Beispiele anschauen, kommen Sie dann nach Ihren Dreharbeiten für sich zu dem Schluss, das kann funktionieren, diese Roboter können tatsächlich auch einsamen Menschen helfen? Also das glaube ich schon. Also für uns war es wichtig, mit dem Film so eine Art Zukunftswelt schon zu beschreiben. Und ich glaube, dass die Software, die hinter den Robotern steckt, die entwickelt sich wahnsinnig schnell. Also diese Spracherkennungsfunktion und die Sprachwiedergabe und in einer unheimlich schnellen Entwicklung steckt das drin. Und in einigen Jahren werden die Roboter noch viel, viel besser reagieren können, als sie es jetzt schon können. Und sie werden auch auf Emotionen viel stärker eingehen können, als es jetzt der Fall ist. Und ich glaube, das ist bestimmt nicht was für jeden. Also ich glaube, das wird eher erstmal was sein, was eher marginal zum Einsatz kommt. Aber es wird auf jeden Fall für einige Menschen, glaube ich, eine Möglichkeit sein. Wäre es eine Möglichkeit für Sie? Also für mich persönlich in meiner Lebenssituation nicht. Ich bin sozial integriert, habe Kinder und einen Mann und so weiter. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt schon meine Oma anschaue, die sehr viel Zeit alleine verbringt und dann eben sehr viel fernsieht, da denke ich mir, wäre so ein humanoider Roboter gar nicht so schlecht, der sozusagen, ja, einfach auch, also der ist natürlich kein Menschenersatz, überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, immer das, was dann schnell passiert, dass wir sie mit Menschen vergleichen und das sind sie nicht. Aber wenn man sich überlegt, dass es eine Alternative zum Fernseher zum Beispiel sein könnte, mit dem man dann eben mehr interagieren kann, Spiele spielen kann und so weiter, dann ist es gar nicht mehr so schlecht und so abwegig, denke ich. Haben Sie keine Panik? Panik ist zu viel. Oder sag ich mal andersrum. Sorgen Sie sich, dass irgendwann diese Roboter, diese künstliche Intelligenz uns irgendwann ersetzen könnten? Das ist ja auch ein großes Thema in Ihrem Film. Also ich blicke jetzt nach diesen ganzen 3 Jahren Arbeit an dem Film und an dem Thema sehr viel differenzierter auf diese Fragen. Also am Anfang hatte ich auch so ein dumpfes Bauchgefühl, wo irgendwie Angst und Faszination ganz stark natürlich mit drin waren. Und es gibt wirklich ganz ernsthafte Fragen in Bezug auf künstliche Intelligenz, die wir stellen müssen. Da gibt es auch Risiken auf jeden Fall. Und dann gibt es aber auch Gebiete, wo ich mir denke, es ist einfach eine vernünftige Anwendung, es ist einfach eine Möglichkeit eben für alte Leute, die viel Zeit vorm Fernseher sitzen beispielsweise. Ja. Und da, glaube ich, entwickelt man dann einen sehr viel differenzierteren Blick, wo die Anwendung Sinn macht und wo die tatsächlichen Gefahren stecken. Und die Gefahren, welche Risiken sehen Sie? Ja, also die Gefahren, die sehe ich weniger bei den humanoiden Robotern, sondern dann eher wirklich mehr, also was sozusagen die Software, die AI dahinter betrifft, die sozusagen in jedem Computer stecken kann. Also wenn es da wirklich zu so einer Art Superintelligenz irgendwann kommt, die sozusagen menschliche Fähigkeiten in vielen Gebieten übersteigt, dass es da dann zu Problemen kommen kann, weil einfach diese Superintelligenz nicht ganz sozusagen unsere Werte möglicherweise teilt, aber gleichzeitig so super kompetent ist, dass es einfach zu Missverständnissen kommen kann und sie Dinge, die wir ihr auftragen, einfach anders löst, als wir das eigentlich gerne hätten. Das sind so die eigentlich, ja, glaube ich, realistischeren Probleme. Nicht so sehr, dass jetzt ein Terminator-artiger Roboter kommt und die Weltherrschaft an sich reißt. Also sowas natürlich eigentlich überhaupt nicht. Und es gibt ja in Ihrem Film auch den Unterschied zwischen diesen beiden Robotern. Also die Harmony hat ein menschliches Gesicht, hat komplette blonde Haare, Augen, einen Mund. Und der andere kleine Roboter, der da in Japan, der sieht eher aus wie ein Spielzeug. Welcher ist Ihnen denn lieber? Weil ich konnte zum Beispiel, wenn ich mal von mir selber spreche, ja, ich konnte den Kleinen irgendwie mehr mögen, weil da hatte ich immer noch die Erfahrung, das ist kein Mensch. Bei der Harmony dachte ich immer so, das ist mir zu nah dran. Ja, ich glaube, ich würde Ihnen tendenziell zustimmen. Ich glaube, ich finde auch so diese abstrakteren Roboter dann doch irgendwie angenehmer. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Haltungen dazu innerhalb der Roboterforschung und der Roboterentwickler. Manche wollen ganz absichtlich nicht zu nah an den Menschen ran. Andere, gerade in Japan, ist es sehr beliebt, dass man wirklich versucht, sehr, sehr menschenähnliche Roboter zu bauen. Also ich glaube, das ist auch kulturell sehr unterschiedlich. In Japan gibt es da viel weniger Berührungsängste, aber mir geht es eigentlich so wie Ihnen. Ich glaube, ich finde es schon gut, wenn wir nach wie vor sehr eindeutig feststellen können, was ist eine Maschine und wo ist es ein Mensch. Jetzt sind Sie mit Ihrem Film, auf der Shortlist für den Deutschen Filmpreis gelandet. Wie fühlt sich das denn an? Ja, das ist natürlich ganz, ganz toll. Vor allem, wir hatten ja noch nicht mal die Premiere, die ist ja heute Abend. Und dass uns die Jury, die Auswahljury da natürlich auch trotzdem im Blick hatte, wirklich rein basierend auf sozusagen der Qualität des Films und noch nicht auf irgendeiner Liste von Awards und Festivals und so weiter, die man da möglicherweise schon irgendwie angesammelt hat. Das finde ich natürlich ganz, ganz wunderbar und eine ganz große Ehre für uns. Hi AI, hallo künstliche Intelligenz. Isa Willinger hat sich zwei Menschen angeschaut, die mit Robotern zusammenleben. Und der Film feiert heute Abend in Saarbrücken Premiere. Frau Willinger, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.